Zum bedeutsamen 24. Dezember wurden an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkörbe niedergelegt. An den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude lag ein Blumenkorb im Namen vom obersten Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Im Namen der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, der Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, der Organe, Betriebe und Fabriken und Schulen aller Ebenen in der Stadt Pyongyang wurden den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il die Blumenkörbe gewidmet. Voller Ehrerbietigkeit verbeugten sich die Massen vor Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch an den Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il an verschiedenen Orten in der Stadt Pyongyang, wie in der Kim Il-sung-Universität, dem Ministerium für Volksstreitkräfte und dem Kunststudio Mansude und in allen Gebieten der TVRK, legten die Offiziere und Soldaten der Volksarmee, die Werktätigen aller Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schüler Blumenkörbe und Sträuße nieder und bezeigten ihre Hochachtung.